Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel zu den sieben Engeln sagen, gehet hin und gießet die sieben Schalen des Zornes Gottes aus auf die Erde. Und der erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde, und es kamen böse und faule Geschwüre auf die Menschen, die den Stempel des Tiers hatten und die vor seinem Bilde anbeteten. Und der zweite goss seine Schale aus auf das Meer, und es ward zu Blut wie von einem Toten, und alles lebendige Wesen starb, was im Meer war. Und der dritte goss seine Schale aus auf die Flüsse und die Wasserquellen, und sie wurden zu Blut. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen, gerecht bist du, der da ist und der da war, der Heilige, dass du so gerichtet, denn sie haben der Heiligen und Propheten Blut vergossen, und Blut gabst du ihnen zu trinken, sie haben es verdient. Und ich hörte den Altar sprechen, wahrlich, Herr Gott Allbeherrscher, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Und der vierte goss seine Schale aus auf die Sonne, und es ward ihr gegeben, die Menschen zu versengen mit Feuer. Und die Menschen wurden versengt von großer Glut und lästerten den Namen Gottes, der die Macht hat über diese Plagen, und taten nicht Buße, ihm preiszubringen. Und der fünfte Engel goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres, und sein Reich ward verfinstert, und sie zerbissen sich die Zungen vor Pein und lästerten den Gott des Himmels über ihre Pein und ihre Geschwüre, und taten nicht Buße von ihren Werken. Und der sechste goss seine Schale aus auf den großen Fluss Euphrat, und sein Wasser trocknete aus, damit der Weg bereitet werde den Königen von Sonnenaufgang. Und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tiers und aus dem Mund des Lügenpropheten drei unreine Geister hervorgehen wie Frösche, es sind nämlich Geister von Dämonen, die Zeichen tun, die da ausgehen zu den Königen des ganzen Erdreiches, sie zu sammeln zum Kriege des großen Tags des allherrschenden Gottes. Siehe, ich komme wie ein Dieb, selig ist der wacht und seine Gewänder bereit hält, damit er nicht bloß wandle und man sehe seine Schande. Und er brachte sie zusammen an den Ort, der hebräisch heißt Harmagedon. Und der siebente goss seine Schale aus auf die Luft, und es ging aus ein lauter Ruf aus dem Tempel vom Thron her, es ist geschehen. Und es geschahen Blitze, und Rufe und Donner, und ward ein großes Erdbeben, so gewaltig groß wie keines war, seit ein Mensch auf der Erde ist. Und die große Stadt zerriss in drei Teile, und die Städte der Nationen fielen. Und der großen Babel ward vor Gott gedacht, ihr den Becher des Glutweins des Zorns zu geben. Und alle Inseln verschwanden, und Berge wurde nicht mehr gesehen. Und großer Hagel wie Pfundstücke fiel herab vom Himmel auf die Menschen, und die Menschen lästerten Gott über die Plage des Hagels, denn gar groß ist die Plage desselben.